Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Ich spende nicht für verhaltensauffällige Kaninchen. Ich werde kein Zeuge Jehovas und ich brauche keinen neuen Staubsauger. Dorst, Kriminalpolizei. Darf ich einen Moment herein? Hat sich wieder ein Tierschützer beschwert, dass ich die Ratten von meinen Mülltonnen verjage? Ich komme vom Auftritt. Warum ein Schlaf? Es geht um Ihren Sohn. Hat er in Thailand irgendetwas angestellt? Seit wann ist er dort? Seit 6 Monaten. Also ich bin wirklich müde und muss morgen zeitig zur Probe. Worum geht's? Ja, also Ihr Sohn ist leider... Er hat mir versprochen, keine Drogen mehr zu nehmen. Bestimmt hat er sich daran gehalten, aber die deutsche Botschaft in Bangkok hat uns benachrichtigt, dass Ihr Sohn leider verstorben ist. Die Rubine des Berbers. Kriminalhörspiel von Christian Hussel. Nein. Die thailändische Organisation, für die Ihr Sohn gearbeitet hat, hat ihn identifiziert. Allerdings, er hatte keinen Pass bei sich. Also, das ist eine Verwechslung. Ich kann im Moment nur wiederholen, was mir meine Vorgesetzten mitgeteilt haben. Ihr Sohn wurde offenbar an der Grenze zu Myanmar bei einem Rebellenangriff getötet. Unsinn. Ich fliege hin. Der Überfall war vor 2 Tagen. Ja, Sie werden den Toten identifizieren müssen. Vielleicht ist es ja auch nicht Ihr Sohn. Es bringt allerdings nur wenig, wenn Sie jetzt nach Thailand fliegen. Ich werde es müssen. Ich habe ihn gedrängt, sich bei diesem Weltwärtsprogramm zu bewerben. Ich habe ihm geraten, nach Thailand zu fahren. Obwohl er nach Südamerika wollte, er ist musisch begabt. Aber er wollte nicht Orchestermusiker werden wie ich. Er wollte Audioengineering studieren. Die Hochschulen haben ihn abgelehnt. Ich hätte ihn auf eine Privatschule schicken müssen, aber das wäre nur über einen Kredit gegangen. Ich wollte, dass er sich erst einmal in der Welt umsieht. Sie trifft bestimmt keine Schuld. Mir hat keiner gesagt, dass es dort gefährlich ist, wo er hinfährt. Herr Lautermann, wollen Sie Ihre Frau selbst informieren oder möchten Sie, dass ich das übernehme? Meine Frau? Sie darf nichts erfahren. Das wird nicht funktionieren. Sie lebt in einer geschlossenen Klinik, Psychiatrie. Sie würde es nicht verkraften. Können Sie die Probe morgen ausfallen lassen? Wegen eines Irrtums? Nein. Es gibt für Todesfälle von deutschen Staatsbürgern im Ausland klare Regelungen. Sie können Ihren Sohn dort bestatten lassen oder Sie beauftragen ein hiesiges Bestattungsinstitut mit der Überführung in die Heimat. Für den Fall eines unnatürlichen Todes empfiehlt sich Letzteres, weil unsere Gerichtsmedizin die wirkliche Todesursache herausfinden kann. Ich will wissen, ob es Markus ist. Dann veranlassen Sie bitte eine Überführung. Sie können aber auch mir eine Vollmacht erteilen und ich erledige das für Sie. Sobald er hier ist, gehen wir beide in die Gerichtsmedizin. Er ist es nicht. Allerdings die Kosten des Rücktransports gehen zu Lasten der Angehörigen. Ich habe doch gesagt, er ist es nicht. Hallo, Kommissarin. Was gibt's, Scherenschleifer? Stellen Sie erstmal den Fernseher leiser. Ich schaue nicht fern, ich fahre mit der Straßenbahn. Dienstfahrzeuge gibt's nur noch in dringenden Fällen. Sie müssen sich das ansehen. Was muss ich mir ansehen? Heute wurde der Junge gebracht, der aus Thailand. Markus Lautermann. Das ging ja wirklich schnell. Ja, aber jemand hat ihn... Sie reden so undeutlich. Ich trinke Whisky. Wie bitte? Ich trinke Whisky. Na und? Immerhin wurde ich überfallen. Was? Ich verstehe überhaupt nichts. Trotzdem Prost. Der Leichnam, dieser Junge, er wurde aufgeschnitten. Also mir reicht's für heute und Ihnen offenbar auch. Morgen früh kommt ein neuer Mitarbeiter, den ich einarbeiten muss. Anschließend habe ich einen Außentermin, dann sehen wir uns. Und machen Sie den Toten zurecht. Ich bringe in Kürze den Vater zur Identifizierung. Sind Sie wirklich so abgestumpft? Ich bin nur nüchtern. Gute Nacht, Doktor. Hallo? Bin ich hier richtig bei Kriminalkommissarin Dorst? Nein, Sie sind bei Kommissarin Dorst. Ja, Egon Zweier. Ich bin Ihr neuer Mitarbeiter für Sekretariats- und Recherchearbeiten. Das ist das Anschreiben meines Arbeitgebers. Sie werden von einer Zeitarbeitsfirma geschickt? Ja, Ihre Vorgesetzten haben bei meiner Chefin eine Halbtagskraft angefordert. Vor Ihnen steht der geeignetste Bewerber. Ich hatte eine ausgebildete Ganztagskraft beantragt. Wir werden uns schon arrangieren. Möchten Sie, dass ich vormittags oder nachmittags zum Dienst erscheine? Was haben Sie gemacht, bevor diese Zeitarbeitsfirma Sie eingestellt hat? ABM. Ich habe Füchse, Wildschweine und Kormorane im Stadtgebiet erfasst. Toll. Ich meine, welchen Beruf Sie ausgeübt haben. Von Beruf bin ich Diplom-Sportlehrer. Aber das Rheuma kann jeden erwischen. Nebenfach? Mathematik. Unterstufe. Alter? Ich bin nicht zum Verhör hier, sondern um Ihr Büro auf Vordermann zu bringen. Alter? 55. Und Sie? Sie sind auch nicht hier, um mich zu verhören. Alter? 35. Zufrieden? Sie sind hübsch. Aber machen Sie sich keine Illusionen, ich stehe auf die erfahrenen Semester. Ja, dann haben wir das ja geklärt. Dort steht Ihr Schreibtisch. Können Sie mit einem Computer umgehen? Tja, vor der ABM habe ich eine Umschulung zum Mediendesigner absolviert. Sie können sich gerne meine Homepage ansehen. Ich möchte alles über Weltwärts wissen, und zwar möglichst schnell. Ach, Sie meinen dieses Freiwilligenprogramm, das Jugendliche in Schwellenländer entsendet? Ja, woher kennen Sie das? Ja, mein Neffe hat sich beworben. Er wollte unbedingt nach Thailand. Ich habe ihm beim Ausfüllen der Unterlagen geholfen, aber leider hat's nicht geklappt. Ja, seien Sie froh, sonst wäre er vielleicht in einem Zinksarg zurückgekommen. Zinksarg? Ich untersuche den Todesfall eines Jugendlichen, der als Helfer nach Thailand gegangen ist. Dort wurde er getötet. Geben Sie mir einen Tag Zeit. Saya rasa semuanya telah kita bincangkan. Saya akan telefon apabila semuanya telah siap. Terima kasih. Terima kasih. Wo finde ich bitte Herrn Müller? Das bin ich. Ich komme wegen des verstorbenen Jungen. Ja, Markus Lautermann. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Was schauen Sie mich denn so an? Ich habe ihm nichts getan. Entschuldigung, aber Müller, das... Ach, das ist es. Weil die Klischee-Müllers keine Schlitzaugen, keine kurzen Nasen und schwarze Haare haben. Mein Vater stammt aus Singapur, meine Mutter aus Berlin. Die Kindheit habe ich in Asien verbracht. Dann hat mich meine Mutter mitgenommen nach Deutschland. Li Gang. Wie bitte? Mein Vorname. Ich heiße Li Gang Müller. Sie sind Geschäftsführer eines Vereins, der Jugendliche nach Thailand schickt. Auch nach Indien, Kambodscha und Laos. Wir machen das seit 15 Jahren. Worum geht es dabei? Soziale Freiwilligendienste in Entwicklungsländern. Bisher konnten nur Jugendliche daran teilnehmen, deren Eltern das nötige Kleingeld hatten. Mit Weltwärts unterstützt die Bundesregierung bis zu 10.000 Freiwillige pro Jahr, finanziell. Jetzt kann jeder helfen. Markus Lautermann wurde bei einem Rebellenüberfall getötet. Warum schicken Sie Jugendliche in Krisengebiete? Wir entsenden Helfer dorthin, wo Hilfe benötigt wird. Das sind keine Urlaubsfahrten. Unsere Partner-NGOs stellen Projekte auf, wir beantragen hier die Mittel dafür. Thailand ist kein Krisenland und unser Konzept wurde als förderungswürdig eingestuft. Jetzt ist ein Junge gestorben. Welche Aufgaben hatte er dort? In manchen Regionen reicht es schon aus, den Menschen zu zeigen, dass die Welt sie nicht vergessen hat. Markus hat sich um Jugendliche aus den Dörfern gekümmert und um Flüchtlinge aus Myanmar. War er im Grenzgebiet? Nicht unmittelbar. Kennen Sie diese Dörfer, in denen er gearbeitet hat? Wir haben Kontaktpersonen vor Ort. Nur die können einschätzen, wie die wirkliche Lage ist. War Markus allein in Thailand? Mit ihm sind noch ein Mädchen und ein Junge gefahren. Wir haben beide sofort zurückgerufen. Dass immer erst was passieren muss. Also hören Sie mal, Ihnen kann überall was passieren. Denken Sie an London, Madrid, Köln, Schmalkalden. Wissen Sie, wie viele Touristen jährlich Thailand besuchen? Fahren die hin, weil es dort gefährlich ist? Im Gegenteil. Ihr Verein muss mit einer Überprüfung rechnen. Ich stehe für jede Auskunft bereit. Wie wär's mit einer netten kleinen Bar? Gehen Sie allein hin, solange Sie noch Gelegenheit dazu haben. Na, wieder nüchtern, Doktor? Naja. Ich habe heute den öffentlichen Personennahverkehr genutzt. Sehr vorbildlich. Diese Straßenbahnen sind wirklich sehr laut. Richtig. Dann erzählen Sie mal. Ich war gestern im Konzert. Mahlers Fünfte. Kann ich Ihnen empfehlen. Laden Sie mich beim nächsten Mal ein. Danach bin ich hierher gegangen. Ich setze mich oft nachts zu meinen Klienten. Manchmal erzählen sie mir Geschichten. Ah ja. Und zu Pfingsten fahren Sie dann immer zum Wave-Gothic-Treffen nach Leipzig. Sie sind eben noch zu jung, um das zu verstehen. Darauf lege ich Wert. Woran ist der Junge gestorben? Er hat 2 Schüsse in den Bauch bekommen. Die hätte er sicher nicht überlebt, wäre er nicht schon tot gewesen. Uns wurde gesagt, er sei bei einem Rebellenangriff ums Leben gekommen. Ah, vielleicht hat man deshalb nachträglich auf ihn geschossen, dass wir das glauben sollen. Und was war die wirkliche Todesursache? Ein Schlangenbiss. Dann kann es immer noch Mord gewesen sein. Oder Unfall. Sofern man die Natur als latente Unfallquelle begreift. Jetzt erzählen Sie endlich, was gestern passiert ist. Gleich. Der Junge wurde doch in Thailand nicht obduziert. Weil die Todesursache klar schien. Schüsse. Aber ihm wurde trotzdem der Bauch aufgeschnitten und wieder zugenäht. Das heißt? Also, ich bin gestern gegen 22.30 Uhr nochmals hergekommen. Das Licht brannte. Ich dachte erst, ich hätte vergessen, es auszuschalten. Aber die Bahre mit dem Jungen war herausgezogen und diese Flasche stand daneben. Partisan-Wodka. Der stammt aus Belarusland. Ich würde nicht mal Gekröse drin einlegen. Weiter. Plötzlich ging das Licht aus. Ich habe einen stechenden Geruch bemerkt. Und dann wurde ich niedergeschlagen. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, war ich mit dem Toten allein und mit diesem Gestank. Dann habe ich mir diesen Leichnam genauer angesehen. Er war am Bauch aufgeschnitten, gleich neben dem alten Schnitt. Da kommt also irgendjemand nachts in die Gerichtsmedizin und zerschnippelt eine Leiche. Ja. Dieser jemand war ein Pfuscher. Aber er wusste genau, was er suchte. Das hier hat er allerdings übersehen. Weil es hinter der Milz steckte. Ist das ein... Ein Rubin. Blutrot. Genauer gesagt, Taubenblutrot. Demnach hat der Junge in seinem Magen Rubine geschmuggelt. Nicht im Magen. In der Bauchhöhle. Und er hat seine Schmugglerkarriere erst nach seinem Tod begonnen. Zweier, ich möchte außerdem alles über den thailändischen Diamantenhandel wissen. Mich interessieren vor allem Rubine. Aus Thailand? Na, davon habe ich nie gehört. Aber Burma-Rubine sind weltweit begehrt und erzielen Höchstpreise. Dass die Förderung meist unter menschenunwürdigen Bedingungen erfolgt, interessiert niemanden. Sind Sie ein wandelndes Lexikon oder was? Ich zeige Ihnen mal was. Hier, inzwischen gibt es eine Alternative zu echten Steinen, deren wahren Ursprung Sie ohnehin nie erfahren werden. Dieses Collier aus künstlichen Diamanten kostet nur ein Viertel dessen, was echte Diamanten kosten. Sie können bei mir aber auch Broschen, Ringe oder Ohrringe mit Zuchtperlen erhalten, in Gold bzw. Silber gefasst. Was wird das jetzt? Ja, hier ist ein wunderschönes Bauchpiercing mit Perlen. Also das würde Ihnen sicher stehen. Ja, inzwischen gibt es sowas zwar im Versandhandel, aber unsere Kollektion ist eleganter und wertbeständiger. Für Ihren Freund könnte ich sogar ein Penispiercing besorgen. Sind Sie noch ganz dicht? Was soll das? Ja, aber ich bitte Sie, was das soll? Ja, denken Sie, ich kann davon leben, was ich bei der Zeitarbeit verdiene? Ich habe einen Zweitjob als Schmuckvertreter. Und zwar für ökologisch und sozial unbedenklichen Schmuck. Der ist gut für den Geldbeutel und unterstützt weder eine Junta noch Rebellen noch Kinderarbeit. Made in? China. Beziehungsweise Bangladesch. Aha. Hier, dieser goldene Armreif ist gerade im Angebot. Für 2000 Euro gehört er Ihnen. Ach, als Kollegin können Sie ihn gern noch 2 Tage Probe tragen. 2 Jahre. Packen Sie Ihren Krempel ein und beschaffen Sie mir endlich die Information, die ich benötige. Bitte. Was? Ich bin Zivilangestellter. Sie haben vergessen, bitte zu sagen. Ja, bitte? Was wissen Sie über meinen Sohn? Herr Lautermann, ich bedauere aufrichtig, was geschehen ist. Wir haben die anderen Jugendlichen sofort zurückgerufen. Das hilft Markus auch nicht mehr. Sie haben nie erwähnt, dass dieser Einsatz gefährlich ist. Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem BMZ und dem Auswärtigen Amt. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung überprüft alle Länder und Organisationen, die am Weltwärtsprogramm teilnehmen. Nur wenn keinerlei Einwände bestehen, entsenden wir. Bei Ihrem Sohn handelte es sich um höhere Gewalt. Würden Sie das auch sagen, wenn Ihr Kind gestorben wäre? Herr Lautermann, ich kann leider nichts rückgängig machen. Aber wir müssen einige Formalitäten klären. Wir haben für alle Jugendlichen Versicherungen abgeschlossen. Im Todesfall werden 15.500 Euro ausgezahlt. Dazu müssten Sie sich aber möglichst schnell mit dem Totenschein an die Versicherung wenden. Sind Sie echt bei der Kripo? Mein Ausweis reicht Ihnen nicht. Was kann ich machen, um es zu beweisen? Wie wär's mit Shaolin Kung Fu? Sehe ich aus wie ein Mönch? Ich find's cool, dass mich die Kripo vom Flughafen abholt. Klappt das auch beim nächsten Mal? Das Taxi zahle ich selbst. Abholen geht nur bei höchstens einer Reise pro Jahr. Schade, dass Ihr Kollege nicht mitgekommen ist. Der Flieger war überbucht. Sie haben mich wegen Markus abgeholt. Stimmt's? Ich will herausfinden, weshalb er gestorben ist. Das ist alles total voll schief gelaufen. Ihre Arbeit in Thailand? Nein. Ja. Markus und ich, wir waren hier, also... befreundet. Wir hatten uns gerade kennengelernt. Und da hat er erzählt, dass er wegfährt. Ich habe gedacht, er ein Jahr dort, ich hier, das ist Mist. Also habe ich mich auch beworben. Aber alle 3 Stellen für Thailand waren besetzt. Offenbar haben Sie es ja doch geschafft. Ich bin mit Lee Gang in eine Bar. Der ist eigentlich richtig nett und kennt sich in Asien aus. Und in den hiesigen Bars. Dann hat plötzlich ein anderer Bewerber abgesagt. Bis dahin sollten nur Jungs fahren. Lee hat auf Frauenquote gemacht. Clever. Wie ging's weiter? Markus hat immer wieder gebohrt, wie ich es gepackt habe. Irgendwann hat es mir gereicht. Und Sie haben von Ihrem kleinen Abenteuer erzählt. Ich wollte doch nur mit Markus zusammen sein. Aber er hat Schluss gemacht. Ich habe gedacht, wenn wir erst in Thailand sind, wird alles wieder gut. Dort hat man uns aber auf verschiedene Dörfer aufgeteilt. Markus hat getan, als würden wir uns überhaupt nicht kennen. Was genau haben Sie in Thailand gearbeitet? Ich habe mich um Schülerinnen gekümmert. Hygiene, Sport, Englisch, Schminken, sowas eben. Schminken? Das habe ich im Einführungsseminar gelernt und dann den Mädchen gezeigt. Ich dachte, wir bauen Brunnen und Straßen. Zum Schminken sind mehr gekommen als in meinen Englischunterricht. Die Mädchen sehen ja im Fernsehen, was so läuft. Die wollen in die Stadt und reiche Männer heiraten. Wofür ihnen die Bundesregierung Schminkkurse bezahlt. Es gibt auch andere Arbeiten. Zum Beispiel Fußballspielen, weil alle Jungs berühmte Fußballspieler und reich werden wollen. Sie müssen die Dörfer sehen. Die, wo keine Touris hinkommen. Ziemlich krass. Aber ich weiß auch nicht, ob ich wieder hinfahre. Warum nicht? Ich konnte nie machen, was ich wollte. In der Regenzeit war meine Matratze verschimmelt. Waschen ging nur im Fluss. Ich habe fast nichts vom Land gesehen. Ja, und haben Sie sich mal beschwert? Bei wem denn? Einmal war Freiwilligentreffen. Bei Markus muss es noch schlimmer gewesen sein. Er ist sogar abgehauen. Aber sie haben ihn wieder zurückgebracht. Die Rebellen? Wo wir gewohnt haben, das waren alles Verwandte oder Freunde von denen von der Organisation. Von diesem Lee Gang? Nein, von der Thai-Organisation. Aber wir hätten ja sowieso nicht weggekonnt. Wenn jemand abbricht, muss er nämlich alles zurückzahlen, was die Bundesregierung für ihn ausgegeben hat. Hat Markus bei dem Treffen irgendetwas von Diamantenschmuggel erzählt? Nein. Wieso? Aber er hat mir gesagt, dass er Tagebuch führt. Vielleicht steht ja da was drin. Oh, wir sind da. Ihre Eltern warten bestimmt schon. Ich melde mich, wenn ich mal wieder fliege, ja? Versuchen können Sie es ja. Können Sie mir für das Begräbnis etwas empfehlen? Hier, schauen Sie sich bitte unsere Kataloge an. Wir haben Standardprodukte wie Economy, Economy Plus, Premium oder Solitaire, jeweils für Urnen oder Sargbestattungen. Sie können auch einzelne Komponenten konfigurieren. Selbstverständlich sind alle unsere Produkte nach ISO 9001 zu 2008 zertifiziert. Außerdem bieten wir Seebestattung und Streuwiesen an. Ja, ich denke an eine normale Erdbestattung. Ausgezeichnete Wahl. Mit Klassikern kann man nichts falsch machen. Zahlen Sie hier das Begräbnis selbst? Mein Sohn hatte eine Reiseversicherung. Das bedeutet, also entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so sage, aber das heißt, dass Sie ihm ein besonders schönes Begräbnis schenken können. Besitzen Sie bereits ein Familiengrab? Nein, wir sind erst vor 15 Jahren hierher gezogen. Sämtliche Bestatterleistungen können wir über die Versicherung abdecken. Die Überführungskosten liegen bei ca. 3.200 Euro, aber die kommunalen Gebühren steigen ständig. Möchten Sie und Ihre Gattin später neben Ihrem Sohn liegen? Daran habe ich noch nicht gedacht. Naja, diesen letzten Weg gehen wir ja alle. Und eine Dreierbegräbnisstätte ist preiswerter als drei Einzelgräber. Aktuell liegen die Kosten bei 3.400 Euro für 20 Jahre, inklusive barrierefreien Zugang für Rollstühle und Rollatoren. Plus 500 Euro Neuerwerb eines Grabnutzungsrechts. Ich muss noch eine Hypothek abzahlen. Na ja, überlegen Sie sich es in Ruhe. Ich setze mich inzwischen mit der Gerichtsmedizin in Verbindung und informiere Sie, wann die Bestattung Ihres Sohnes erfolgen kann. Übrigens können Sie eine kleine Grabbeigabe in den Sarg legen. Kostenfrei. Wenn ich Premium wähle, was kommt da zusammen? Mit Überführung, Grabnutzungsrecht, sonstigen Gebühren und Sonderleistungen maximal 16.000 Euro plus minus 500. Na endlich, Frau Kommissarin. Ich habe seit 20 Minuten Dienstschluss. Warum sind Sie denn nicht nach Hause gegangen? Weil diese Person partout auf Sie warten wollte. Doktor, hat man Sie wieder niedergeschlagen? Ich muss mit Ihnen sprechen. Kollege Zweier? Ja? Sie können nach Hause. Nett von Ihnen, dass Sie sich bedanken, dass ich gewartet habe. Wiedersehen. Danke. Bis morgen. Doktor? Ich habe mich erinnert. Toll. Mache ich auch gelegentlich. Vor knapp 3 Monaten gab es schon mal eine aufgeschnittene Leiche. Ich hatte damals gedacht, irgendein Student hätte sich nachts ausprobiert. Immerhin war Prüfungszeit. Der Schnitt war genauso stümperhaft ausgeführt. Nur steckte nichts in der Bauchhöhle. Sie sollten Überwachungskameras installieren lassen. Mhm. Arbeiten Sie jetzt auch als Vertreter? Ihr Kollege wollte mir schon falschen Schmuck verkaufen. Zweier? Mir egal, wie er heißt. Ich trage nur echte Steine. Also, ich habe mir diese Akte des anderen Toten herausgesucht. Er kam ebenfalls aus Thailand. Und ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber damals lag auch dieser Geruch in der Luft. Wie ist dieser Mann gestorben? Herzversagen. Er war 58 und übergewichtig. Es hat ihn in einem Hotel erwischt. Dort hat er unmittelbar vor seinem Tod Geschlechtsverkehr. Der kann bei seinem Gesundheitszustand in mörderischer Absicht erfolgt sein. So etwas lässt sich bloß nicht nachweisen. Aber sein Bauch war aufgeschnitten. Ja, das war er. Womit kann ich dienen? Nein, warten Sie. Sie möchten Ihrer Gattin eine Kette zum 10. Hochzeitstag schenken. Ich habe da ein sehr schönes Geschmeide. Meine Frau lebt leider nicht. Verzeihung, mein aufrichtiges Beileid. Sie lebt leider nicht bei mir. Sie haben da einen Aushang im Fenster. Sie sind doch der Herr in der letzten Reihe. Im Orchester meine ich. Ich habe Sie in Haydns Sinfonie Nummer 94 gesehen. Sie sind der exzellenteste Pauker, der je in unserem Orchester spielte. Danke. Auf Ihrem Aushang steht, dass Sie Altgold aufkaufen. Ja, natürlich. Aber wenn Sie Goldbarren besitzen, muss ich Sie zur Bank schicken. Es handelt sich um das Zahngold meines Großvaters. Eine Familienreliquie. Ich kann leider nicht den immateriellen Wert entgelten. Wie viel können Sie mir dafür zahlen? Das ist reichlich eine halbe Feinunze. 150 Euro. Ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet. 170, weil Sie Haydn verstanden haben. Ich lege noch zwei Karten für das nächste Konzert dazu. Leningrader Symphonie. 190. Erste Reihe? 200. Ich hätte noch diese 5 silbernen Teelöffel. Sehr schöne Stücke. Sind die ebenfalls vom Großvater? Von seiner Mutter. Ich möchte Ihnen den Betrag, den ich dafür zahlen kann, besser nicht nennen. Dann bleibt es beim Zahngold. 200 Euro. Ich liebe Schostakowitsch. Schönen guten Tag. Ich würde gern mit dem Inhaber sprechen. Hier, zu Ihren Diensten. Dorst, Kriminalpolizei. Wir hatten wegen des toten Jungen telefoniert. Ah, ja. Sie sehen genauso aus, wie ich Sie mir aufgrund Ihrer Stimme vorgestellt habe. Wie muss ich das verstehen? Als Kompliment, ganz eindeutig. So ein Bestattungsinstitut ist ein krisenfestes Unternehmen, oder? Wir kämpfen leider gerade mit einer gewissen Delle. Wie meinen Sie das? Unsere Mitbürger werden immer älter. In einigen Jahren pegelt sich die Letalitätsquote auf höherem Niveau wieder ein. Dieser Punkt ist allerdings noch nicht erreicht. Sie müssen sich das so ähnlich vorstellen wie bei den geburtenschwachen Jahrgängen. Ich ahne, was Sie meinen. Sie hatten am Telefon gesagt, Leichname aus Thailand seien gar nicht so selten. Ja. Aus Thailand und aus Goa. Wieso aus Goa? Das ist berühmt für Partys sowie für Motorradunfälle. Aha. Wenn ein Verblichener von der Kremation zurückkommt, erhalten Sie doch die Asche. Was machen Sie damit? Ja, die wird gesiebt, um Knochenreste und Prothesen herauszulesen. Haben Sie in der Asche schon mal Diamanten gefunden? So hohe Drücke und Temperaturen entstehen bei der Kremation nicht. Ich kann Ihnen aber gerne die Adresse eines Unternehmens geben, bei dem Sie künstliche Diamanten aus der Asche Ihrer teuren Hinterbliebenen bestellen können. So etwas gibt es wirklich? Ja, in bestimmten Kreisen gehört es zum guten Ton, Familienangehörige um den Hals zu tragen. Und ehe Sie jetzt noch nach Zahngold fragen, ist welches vorhanden, informiere ich die Angehörigen, die es meist haben wollen. Was uns ein Problem bei der Aufbahrung bereitet, das Fehlen darf ja nicht auffallen. Herr Morus, geben Sie mir bitte Bescheid, wenn der nächste Leichnam aus Thailand eintrifft. Aha. Erwarten Sie jemanden Bestimmtes? Das kann man so nicht sagen. Wann gibt die Gerichtsmedizin eigentlich den Jungen frei? Keine Sorge, der läuft ihn nicht weg. Mich interessieren vor allem Leichname, denen der Bauch aufgeschnitten wurde. Ja, die wurden obduziert. Was interessiert Sie daran? Alles. Wurde Ihnen zufällig eine neue Asienleiche angekündigt? Nein. Aber wenn Sie schon mal da sind, Sie haben doch einen gefährlichen Beruf. Hier in unserem Beratungsraum stehen unsere beliebtesten Modelle. Sie können gern Probe legen. Ich soll in einen Sarg steigen. Ja, wir legen großen Wert auf maximalen Komfort. Zu unserem alljährlichen Tag der offenen Tür bildet das Probelegen das absolute Highlight. Entschuldigung. Dorst? Zweier. Im Stadtpark wurde eine Leiche gefunden. Der Mann lag hinter einer Hecke. Offenbar hat er dort gewohnt. Das ist ein Fall für die Kollegen. Es könnte auch ein Fall für uns sein. Neben dem Toten lag eine Flasche sehr guten Whiskys. Und in seinen Socken waren rund 4.000 Euro. Noch einer, der kein Vertrauen in die Banken hat. Warum sollte mich das interessieren? In seiner Tasche war ein Ausriss aus dem Telefonbuch mit Adressen von Juwelieren. Eine ist angekreuzt. Ich komme. Der Tod ist bereits in der Gerichtsmedizin. Zweier? Vielleicht sind Sie doch der richtige Mann. Für Sie? Das hatten wir ja wohl geklärt. Für den Job. Das klang, als müssten Sie mich verlassen. Schade. Keine Sorge, man trifft sich immer zweimal. Sie werden wohl langsam Dauergast bei mir. Ihrer Anziehung kann eben keine Frau widerstehen, Dottore. Wenn Sie meinen. Kommen Sie bitte langsam näher und atmen Sie tief durch die Nase ein. Im Winter übernachtet immer Berber in meiner Bankfiliale in der Vorhalle bei den Geldautomaten. Oh, dann riecht es da genauso. Genau der Geruch war im Raum, als ich niedergeschlagen wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Bursche mich überfallen hat. Dann haben Sie Ihre Rache. Sie können ihn obduzieren. Ach, ich würde gern darauf verzichten. Mein Mitarbeiter hat gesagt, dass der Tote 4.000 Euro und einen Zettel mit Juwelieradressen bei sich hatte. Das könnte zum Rubin im Bauch des Jungen passen. Es sind genau 3.840 Euro. Riechen Sie mal dran. Am Geld? Ja. Igitt. So viel zu Pecunia non olet. Und der Befund? Also, die offenen Wunden am linken Bein und Fuß lassen vermuten, dass der Mann Diabetes hatte. Sicher ist nachgesüßter Wein mitverantwortlich. Außerdem hatte er Gicht, vermutlich Rheuma, sowie ein ausgedehntes Mikropilzgeflecht am Oberkörper. Seine Zähne sind in vergleichsweise gutem Zustand. Er hat Hämatome an Armen und Beinen, offenbar von einem Sturz, aber daran ist er nicht gestorben. Sondern... Diese Whiskyflasche lag neben ihm. Kennen Sie die Marke? Ich trinke keinen Whisky. Oh, da entgeht Ihnen aber etwas. So eine Flasche ist nicht unter 250 Euro zu haben. Das ist keine Sorte aus dem Supermarkt. Erst recht keine, die man bei einem Obdachlosen vermutet. Geld hatte er ja. Weshalb war es in den Socken? Klassisches Berberversteck. Als ich jung war, gab es in Europa noch richtige Grenzen. Und wie haben wir Geld geschmuggelt? Natürlich in den Socken. Inzwischen weiß ich, dass das auch die Grenzer wussten. Okay, was ist nun mit dem Whisky? Ja, der hat mich selbst brennend interessiert. Das hatte ich vermutet. Leider ist er mit einem Phenolderivat versetzt. Das Trinken aus dieser Flasche war sein Todesurteil. Die Fingerabdrücke daran stammen nur von ihm. Dann müssen wir bloß herausfinden, wer in letzter Zeit diese Marke gekauft hat. Und wir haben den Täter. Ich bezweifle allerdings, dass Sie hier auch nur einen Laden finden, der die Sorte führt. Zweier, was liegt da auf meinem Schreibtisch? Das ist eine besonders schöne Zuchtperle für ein Nasenpiercing. Die wollte ich Ihnen zeigen. Weg damit, sofort. Oh, wenn Sie meinen. Bitteschön. Woraus werden eigentlich Ihre künstlichen Diamanten hergestellt? Aus Asche? Da muss ich erst bei den Produzenten nachfragen. Schon gut. Was haben Sie über Weltwärts herausgefunden? Das Programm wurde 2008 aufgelegt. Seitdem sind damit Freiwillige in mehr als 80 Länder gereist. Ist das eine seriöse Geschichte? In Berlin weiß man genau, dass die Jugendlichen nicht wirklich helfen können. Eigentlich bietet das Programm eher eine Chance für die Teilnehmer und für die Industrie. Die Freiwilligen lernen fremde Länder kennen und Sitten und knüpfen Kontakte, die später unserer Wirtschaft zugutekommen. Und nebenbei fallen sie aus der Arbeitslosenstatistik. Tja, Länder, für die das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat, kommen übrigens nicht in Frage. Und gab es schon weitere Todesfälle? Nein. Ich habe aber Informationen über den Verein besorgt, mit dem der Junge gefahren ist. Sie denken mit, sehr gut. Der Chef, dieser Li Gang Müller, besitzt eine doppelte Staatsbürgerschaft. Sein Führungszeugnis ist sauber. Dem Verein ging es allerdings nicht gut, bis Weltwärts aufgelegt wurde. Er gehörte zu den ersten, die Anerkennung erhielten. Was ist mit den Rubinen? 90% des globalen Rubinangebots stammt aus Myanmar. Die Steine werden unter Aufsicht des Militärregimes gefördert und gelangen dann über asiatische Händler auf den Weltmarkt. Aber auch die Rebellen holen sich immer wieder ihren Anteil, vor allem in den Grenzregionen zu Indien und Thailand. Dabei kommt es tatsächlich häufig zu Zwischenfällen. Markus ist an einem Schlangenbiss gestorben. Irgendjemand will offenbar, dass wir glauben, birmesische Rebellen hätten ihn getötet. Womit könnte man besser Politik machen als mit Toten? Wie auch immer aber Rubine nach Europa gelangen. Die meisten landen auf der Diamantenbörse in Antwerpen. Das heißt, wir müssen herausfinden, wer aus der Stadt in den letzten Monaten dort Rubine angeboten hat. Dazu müssten die belgischen Kollegen mitspielen. Sie fahren nicht demnächst nach Antwerpen? Ich arbeite in einem anderen Segment. Aber diese Karte wollte ich Ihnen noch geben. Schwarze Katze, der ultimative Spätverkauf am Park. Was ist das? Wer kein Auto hat, kauft in der Nähe seines Wohnsitzes ein. Unser Toter wohnte in einem Gebüsch im Park. Ich bin mit seinem Foto durch die Läden in der Umgebung gegangen und in der schwarzen Katze arbeitet eine junge Frau, die ihn erkannt hat. Zweier, wenn Sie so weitermachen. Dann schlage ich meinem Vorgesetzten vor, Sie in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Ich fahre jetzt zum ultimativen Spätverkauf. In einer Stunde treffen wir uns beim Juwelier, dessen Adresse der Tote angekreuzt hatte. Heißt das, ich habe einen offiziellen Außeneinsatz? Genau das. Vielleicht sind jüngere Frauen ja doch nicht übel. Dorst, Kripo, Sie kennen den Mann auf diesem Foto? Der war ein Stammkunde. Erzählen Sie mir von ihm. Hat man ihn ermordet? Na, jedenfalls hat er das Falsche getrunken. Also ich hatte ihn nicht gern im Laden, er roch. Aber er war nicht dumm, jedenfalls nicht dümmer als die anderen Kunden. Ich nehme an, er hat bei Ihnen Getränke gekauft? Mit Tabak und Alkohol machen wir den meisten Umsatz. Was ist die beste Whisky-Sorte, die Sie führen? Scotch, Malt oder Bourbon? Überhaupt. Also am teuersten ist bei uns Jack Daniels für 21,90. Ich selbst ziehe Ballantines für 17,90 vor. Was genau hat der Mann bei Ihnen gekauft? Also das war schon komisch. Am Anfang kam er immer mit leeren Flaschen, wahrscheinlich aus dem Park. Dafür hat er sich Blechbier oder Pappwein geholt. Dann hat er nur noch unseren besten Wodka gekauft. Partisan. Aus Weißrussland. Trinken Sie den auch? Ich hörte nur davon. Er hat das bei den Punks gesehen. Früher hat er wie alle vor dem Laden getrunken. Aber irgendwie muss der an Geld gekommen sein. Seitdem war er ein richtiger Einzelgänger. Vor 2 Wochen hat er sogar Johnny Walker Blue Label bestellt. Mein Chef wusste erst gar nicht, wie er den besorgen soll. Der hat dann auch 150 Euro gekostet. Und es hat Sie nicht nachdenklich gestimmt, dass ein Berber plötzlich so viel Geld hatte? Doch, sagte ich ja schon. Mir tat der Alte auch leid. Mein Lieblingsonkel ist an Leberzirrhose gestorben. Außer diesem Johnny Walker hat er keinen besonderen Whisky gekauft. Keinen so um 250 Euro. Das wäre ja fast ein Tagesumsatz. Das würde ich wissen. Ich habe ihm gesagt, er soll lieber mal zum Friseur gehen, neue Sachen kaufen und baden. Er meinte nur, das Leben sei zu kurz, um es zu verplempern. Darauf kann man nichts erwidern. Wissen Sie schon, was mit Markus Lautermann passiert ist? Kannten Sie ihn? Nicht wirklich. Aber ich arbeite hier, um das BAföG aufzubessern. Ich studiere Percussion an der Musikhochschule und habe Unterricht bei seinem Vater. Schade, dass der in diesem Provinzorchester gelandet ist. Ja, also wir ermitteln noch. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern. Ach, und sagen Sie doch Ihren netten Kollegen, ich würde ein Bauchnabelpiercing bei ihm kaufen. Er müsste nur mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Granius Zweier. Den Trick mit dem Loch in der Zeitung kennt keiner. Was bewährt ist, muss nicht schlecht sein. Ich sitze seit 20 Minuten hier. In dieser Zeit hat niemand das Juweliergeschäft betreten oder verlassen. Kein Wunder bei der aktuellen Kaufkraft. Die junge Dame aus dem Spätverkauf möchte übrigens ein Nabelpiercing. Soll ich ausrichten? Dafür spendiere ich Ihnen einen Cappuccino. Erst einmal gehen wir beide zum Juwelier. Gut. Tag, womit kann ich dienen? Dieser Brillantarmring im Schaufenster ist exzellent. Eine ältere Arbeit? Ja, der heutige Geschmack ist leider derber. Soll ich der Frau Gemahlin den Armreif anlegen? Soweit sind wir noch nicht. Außerdem möchte ich nicht kaufen, sondern verkaufen. Hätten Sie hieran Interesse? Ein ungeschliffener Rubin. Darf ich sehen? Bitte. Circa 30 Karat. Schönes Exemplar. Verraten Sie mir, woher Sie den haben? Fragen Sie das jeden, der Ihnen etwas anbietet? Ich kann diesen Rubin leider nicht annehmen. Ich habe ihn auch nur aus der Asservatenkammer ausgeliehen. Was glauben Sie, woher dieser Stein ursprünglich stammt? Ich weiß es nicht. Aus welchem Land kommen denn die meisten Rubine? Aus Burma. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen uns, ob Sie in den letzten 3 Monaten solche Rubine gekauft haben, oder wir stellen Ihren Laden auf den Kopf. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Den bekomme ich ziemlich schnell. Sofern Sie Wert legen auf das ganz große Besteck. Absperrung, Spürhunde und jede Menge Journalisten. Was wünschen Sie von mir? Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Ich habe von dem Toten im Park gehört. Welch schöner Zufall. Der Schmuggler ist aus dem Weg, so erfährt keiner, dass Sie sein Hehler waren. Wie viele Rubine haben Sie ihm abgekauft? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Denken Sie an die Journalisten. 12. Was haben Sie ihm dafür gezahlt? Das geht nur die Steuer etwas an. Und uns? Wie viel? Er war 2-mal bei mir. Beim ersten Mal habe ich ihm 3.000 Euro gegeben, beim zweiten Mal 4.100. Wenn die Rubine alle von ähnlicher Qualität waren, waren sie mindestens das 10-fache wert. Er hatte keinen Herkunftsnachweis. Warum haben Sie nicht die Polizei informiert? Ich musste mich schnell entscheiden. Sie haben den Mann betrogen. Betrogen? Wissen Sie, wie meine Ladenmiete in den letzten 10 Jahren gestiegen ist? Um fast 100%. Und wie haben sich die Geschäfte entwickelt? Rückgang um 50%. Was haben Sie mit den Steinen gemacht? Antwerpen? Ida Oberstein. Ich vermeide Zwischenhändler. Und es hat Sie kein bisschen gewundert, dass ein Obdachloser Rubine im Wert von über 50.000 Euro bringt. Er hat von Erbschaft erzählt, von einem Angehörigen, der in der Fremdenlegion war. Mir erzählen die Leute alles Mögliche, wenn sie Familienschmuck anbieten. Familienschmuck sieht anders aus. Haben Sie den Mann getötet? Oh, das ist doch absurd. Der Whisky dort in der Auslage, der kostet gut und gerne 250 Euro. Schmeckt der auch so? Der ist Dekoration. Haben Sie wirklich keine Angst, dass Ihnen auch etwas passieren könnte? Wer steckt hinter dem Rubinhandel? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sie verlassen vorläufig nicht die Stadt. Gegen Sie wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Abendkleid steht Ihnen. Danke für die Einladung. Was hören Sie sonst für Musik? Dieses Techno? Techno. Ich mag Dancehall oder Drum and Bass. Ist das ein echter Stein an Ihrer Krawattennadel? Ein Brillant. Den habe ich mir zum 60. geschenkt. Dann wünsche ich Ihnen, dass er echt ist. Hier sind übrigens jede Menge Leute, die mit unseren beiden Toten zu tun hatten. Zum Beispiel der Vater des Jungen an der Pauke. In der zweiten Reihe der Bestatter und der Juwelier, dem der Berber die Rubine aus seinem Bauch angeboten hat. Ich war heute im Juweliergeschäft. Meinen Sie den älteren Herrn? Bei dem habe ich meine Krawattennadel gekauft. Sie gehören auch zu den Verdächtigen. Sie können jede ankommende Leiche ganz offiziell öffnen. Die Diamanten, die Sie dabei finden, bringen Sie zu diesem Juwelier und Sie trinken gern Whisky. Ich zeige Ihnen mal meine Sammlung, was ich tatsächlich gefunden habe. Das beginnt bei Kondomen in der Luftröhre und endet beim Bohrfutter am Großhirn. Der Chef der Entsendeorganisation ist auch da. Neben ihm sitzt die ehemalige Freundin des Jungen, die ebenfalls in Thailand war. Ruhe! Hinter uns, auf dem Rang, sitzt ein Mädchen, das bei Markus' Vater Percussion-Unterricht nimmt. Nebenbei arbeitet sie im Spätverkauf und hat unserem Berber Johnny Walker Blue Label besorgt. Kennen Sie den? Den trinkt die Mittelschicht, wenn sie High Society spielt. Zeugt nicht gerade von gutem Geschmack. Der Berber soll nicht dumm gewesen sein. Hätte er besser gerochen, wäre er vielleicht auch im Konzert. Viele Genies landen auf der Straße. Markus wäre ebenfalls hier, weil sein Vater spielt. Der ist heute sehr unkonzentriert. Ich find's gut. Weil Sie nicht wissen, wie es klingen muss. Mein Vater war Bergmann. Ah, dann ist mir klar, weshalb Sie dieses Techno mögen. Bässe wie Presslufthämmer. Einer aus dem Publikum könnte den Berber wegen der Rubine getötet haben. Wer war's? Ruhe! Morgen, Zweier. Morgen. Kennen Sie die Leningrader Sinfonie? Ach, so alt bin ich noch nicht. Na, dafür sehen Sie heute Morgen aber älter aus als sonst. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet, während Sie sich vergnügt haben. Ich hatte Ihnen keine Überstunden verordnet. Dieses Fax ist abends angekommen, von der deutschen Botschaft in Bangkok. Bla bla bla, bla bla bla. Aha. Die Verantwortlichen der thailändischen Organisation, bei der Markus Lautermann sowie zwei weitere deutsche Freiwillige gearbeitet haben, wurden wegen Betrugs und Hinterziehung von Geldern von der Polizei inhaftiert. Für die thailändischen Behörden ist jedoch erwiesen, dass Markus Lautermann von birmesischen Rebellen getötet wurde. Sie bedauern den Zwischenfall und werden ihre Präsenz in der Region künftig verstärken. Der Pass von Markus Lautermann konnte in Laos beschlagnahmt werden. Hochachtungsvoll, bla bla bla. Zweier? Die Lügen. Ich habe mich erkundigt, wer in den letzten 2 Jahren in Ida Oberstein Rubine angeboten hat. Da gibt es die bekannten Großhändler, aber auch Privatpersonen. 2 davon stammen aus unserer Stadt, und zwar diese. Der Juwelenhändler, klar. Hoppla, den anderen kennen wir aber auch. Daraufhin habe ich nachgeschaut, wie viele Leichen in den letzten 2 Jahren aus Thailand hier eingetroffen sind. Das waren 5. Dazu kommen 7 aus Laos, Kambodscha, Vietnam, die seltsamerweise in Bangkok umgeschlagen wurden. Die Todesursachen waren alle verschieden. Aber nur die letzten 2 Toten kamen in unsere Gerichtsmedizin. Wo sie vom Berber aufgeschnitten wurden. Besonders interessant finde ich, dass alle Leichname beim gleichen Bestatter gelandet sind. Zweier, wenn Sie so weitermachen, kaufe ich Ihnen doch noch eine Zuchtperle ab. In Bangkok sitzt übrigens ein Mann, der im Auftrag der deutschen Botschaft die Überführung von Toten nach Deutschland organisiert. Und ganz zufällig trägt dieser Mann den gleichen Nachnamen wie unser Bestatter. Wow! Was soll das? Sie holen mich ab wie einen Verbrecher? Herr Morus, sämtliche Leichname, die aus Thailand zu uns kommen, landen bei Ihnen. Ist das nicht merkwürdig? Ja, wir haben einen Exklusivvertrag, wobei wir damit kaum kostendeckend arbeiten. Aber das ist unsere Eintrittskarte in die globalisierte Welt. Sie haben in den vergangenen Jahren Filialen in Berlin und Antwerpen eröffnet, obwohl Ihre Bilanzen das eigentlich nicht gestattet hätten. Wer nichts wagt, wird von der Konkurrenz gefressen. Sie haben viel gewagt. Aber in den Bäuchen der Asia-Leichen lagen ja auch Rubine, die Ihr Bruder dort untergebracht hatte. Ach, das hätte ich wissen müssen. Markus Lautermann hat Tagebuch geführt. Er beschreibt darin, wie die Steine von Myanmar nach Thailand geschmuggelt werden und dass sie von dort in Leichnamen nach Deutschland geschickt werden. Unsinn, das Tagebuch ist verschwunden. Woher wissen Sie das? Kannten Sie einen Obdachlosen namens Fred Wilsdruff? Nie gehört. Er hat bis vor einem halben Jahr für Sie gearbeitet. Ach, Sie meinen Freddy. Der war alkoholkrank, wir mussten ihn entlassen. Danach hat er in der Gerichtsmedizin Leichen aufgeschnitten. Leichen aus Thailand, die für Ihr Bestattungsinstitut bestimmt waren, weil er durch die Arbeit bei Ihnen wusste, wie wertvoll diese Toten sind. Er hat die Rubine entnommen und selbst verkauft. Das war sein Todesurteil. Das können Sie mir nicht anhängen. Leider hat unser Freddy Whisky getrunken, der mit Phenol versetzt war. Phenol, wie es Thanatopraktiker verwenden, um den Leichnamen Hämatome wegzuspritzen. Und zwar in einer ausgesuchten Whisky-Sorte. Genau die verschenkt ein Diamanthändler in Idar-Oberstein nach guten Geschäften an seine Kunden, von denen zwei in unserer Stadt leben. Ein Juwelier und Sie. In den letzten beiden Jahren haben Sie insgesamt 5-mal Rubine verkauft. Herr Morus, ich nehme Sie vorläufig fest. Sie werden noch heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Lautermann, die Gerichtsmedizin hat ihren Sohn freigegeben. Warum hat das so lange gedauert? Es gab einige Unklarheiten. Unter anderem wurde aus Thailand die falsche Todesursache gemeldet. Ihr Sohn wurde nicht bei einem Grenzzwischenfall getötet, wie man dort behauptet. Er ist an einem Schlangenbiss gestorben. Dann hat dieser Verein keine Schuld? Nein. Ich kann Markus also bestatten lassen. Ja. Sie müssen sich allerdings ein anderes Bestattungsinstitut suchen. Die Rubine des Berbers. Kriminalhörspiel von Christian Hussel. Es sprachen Katja Dorst, Kommissarin, Theresa Hübchen. Dr. Scherenschleifer, Gerichtsmediziner, Henry Hübchen. Egon Zweier, Zeitarbeiter, Axel Wandke. Friederik Lautermann, Orchestermusiker, Manfred Möck. Lee Gang Müller, NGO-Geschäftsführer, Christian Gaul. Morus, Bestatter, Udo Kroschwald. Juwelier, Gunter Schoß. Franziska Weiß, Volontärin, Lisa Hürdiner. Melanie Breuer, Verkäuferin, Susanne Sachse. Komposition Frank Meerfort. Ton und Technik Martin Eichberg und Susanne Bayer. Regieassistenz Jakob Schumann. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012.